soll an Wasser sein. Ein stilles Wasser. Das noch der kleinste Stein drehen Wellenkreise schlägt. Mein Herz soll ein Wasser sein. Ein blaues Wasser, worin der Fisch sehnsucht, sich glitzernd bewegt. An Wasser sein, ein großes Wasser, so groß wie die Nacht, so groß wie der Tag. Das aus dem